2. Die Galerie der Präsidenten. Diese erste Galerie ist der Geschichte der Unternehmen gewidmet, die am Aufbau von Safran beteiligt waren: Gnome, Le Rhône, Gnome et Rhône und Snecma. Die Porträts ihrer Führungspersönlichkeiten sind auf der rechten Seite zu sehen. Bitte treten Sie näher an das erste Porträt heran, das von Louis Séguin. Mit ihm begann alles. 1905 gründete Louis Séguin das Unternehmen Gnome, das zunächst einen Bootsmotor und ab 1908 Flugzeugmotoren herstellte. Das nächste Porträt zeigt seinen direkten Konkurrenten Louis Ferdet. Im Jahr 1912 gründete Louis Ferdet das Unternehmen Le Rhône. 3 Jahre später fusionierten die beiden Firmen zur Gnome et Rhône, deren Generaldirektor Louis Ferdet wurde. Wenden wir uns nun dem Porträt von Paul-Louis Weiler zu. Als außergewöhnlicher Pilot und Pionier der Luftfotografie sanierte er nach dem Ersten Weltkrieg die finanzielle Lage des Unternehmens und machte es in der Zwischenkriegszeit zum weltweit führenden Exporteur von Flugzeugmotoren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Gnome et Rhône verstaatlicht und ging ins Snecma auf. Gehen Sie nun weiter zum Porträt von Henri Desbrouwers. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Henri Desbrouwers eine Schlüsselfigur bei der Entwicklung von Militärflugzeugen. Er trug maßgeblich zum Erfolg der Attard-Strahltriebwerke bei, die den Ruf der französischen Militärflugzeuge begründeten. Betrachten wir auch René Ravot. In den 1970er Jahren förderte er die Entwicklung von Triebwerken für moderne zivile Flugzeuge. Seine Entscheidung zur Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen General Electric war entscheidend für die Entwicklung von Snecma. Vielleicht erkennen Sie das nächste Porträt, vor dem wir nun stehen bleiben, das des Industriekapitäns Louis Gallo, der von 1989 bis 1992 Präsident und Generaldirektor von Snecma war. Und was ist mit Jean-Paul Béchard, etwas weiter hinten? Jean-Paul Béchard ermöglichte die Konsolidierung der französischen Luftfahrtausrüstungsindustrie rund um Snecma, indem er Raketenmotoren, Turbomeker-Hubschraubermotoren, Messier-Dauty-Fahrwerke, die Luftfahrtaktivitäten von Labinal sowie die Serviceaktivitäten von Sochatra integrierte. Im Jahr 2005 war Jean-Paul Béchard der Gründer von Safran, das aus der Fusion von Sagem und Snecma hervorging. Abschließend betrachten wir das Porträt von Jean-Paul Hertemann, der Safran zur Größe eines internationalen Hochtechnologiekonzerns führte. Während seiner Amtszeit wuchs die Belegschaft von 30.000 auf 70.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 wurde Olivier Andries zum Präsidenten und Generaldirektor des Konzerns ernannt. Als Absolvent der École Polytechnique und der École des Mines leitete er eine Phase starken Wachstums und erhöhte die Mitarbeiterzahl von 70.000 auf über 100.000.